Während US-Präsident Donald Trump die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes ICC in Den Haag als einen Sieg des internationalen Rechts bezeichnet, reagieren Menschenrechtsaktivisten in Afghanistan mit Bestürzung. Der ICC hatte bekannt gegeben, dass er keine Ermittlungen zu mutmaßlichen Verbrechen der USA in Afghanistan einleiten werde. Auch den Antrag der Chefanklägerin beim ICC, Fatou Bensouda, eine Untersuchung zu Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen einzuleiten, wurde abgewiesen. Zur Begründung hieß es, die Parteien, gegen die ermittelt würde, darunter die USA, afghanische Behörden und die Taliban, würden nicht kooperieren. Eine Ermittlung und auch eine mögliche Strafverfolgung hätten somit keine Aussicht auf Erfolg. Die USA hatten in den vergangenen Monaten Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof ausgeübt, keine Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen von US-Soldaten in Afghanistan zuzulassen. Der ICC-Anklägerin Bensouda wurde sogar die Einreise in die USA verweigert. Die Entscheidung, nicht zu ermitteln, sei eine Enttäuschung für die Opfer, sagte die Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission von Afghanistan, Sima Sama. Damit riskiere man, die Täter in Afghanistan zu weiteren Verbrechen zu ermutigen, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Auch der Menschenrechtsaktivist Abdul Wadud Pedram befürchtet, dass für eine möglichst schnelle Einigung bei den sogenannten Friedensgesprächen zwischen den USA und den Taliban die Menschenrechtsverletzungen der vergangenen Jahre unter den Tisch fallen könnten. In Afghanistan, unfortunately, war crimes and crimes against humanity. Es gab viele Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Afghanistan. Als der Internationale Strafgerichtshof im Jahr 2017 dazu aufgefordert hat, entsprechende Klagen vorzubringen, wurden mehr als 600 Fälle eingereicht, von denen insgesamt eine 500.000 Menschen betroffen waren. Und dann haben die USA riesigen Druck ausgeübt, auf Ankläger und auch auf Richter des ICC. Aber die Menschen in Afghanistan warten auf Gerechtigkeit. In Afghanistan hätten nicht nur die USA Kriegsverbrechen begangen, klagt Menschenrechtsanwalt Pedram. Auch die Taliban und selbst afghanische Politiker, die heute über die Zukunft des Landes entscheiden, hätten sich in dem jahrzehntelangen Krieg und Bürgerkrieg schuldig gemacht. Und diejenigen, die in die Konflikte der Vergangenheit verwickelt waren, sitzen heute am Tisch und reden miteinander über Frieden. Mit dem Ziel, die bevorstehende nächste Gesprächsrunde in Doha zum Erfolg zu führen, wurden jetzt sogar hochrangige Vertreter der Taliban von der schwarzen Liste der Vereinten Nationen gestrichen. Wie auf der Webseite des UN-Sicherheitsrates verkündet wurde, sind darunter unter anderem der Vizechef der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Die Taliban wiederum kündigten, ungeachtet der laufenden Friedensgespräche und trotz des Entgegenkommens der UN, ihre Frühjahrsoffensive an. Sie trägt den Namen Al-Fatah, was so viel heißt wie Sieg.